Erster, ich hatte große Angst. Ich rief zu Gott. Gott hat mich gehört. Zweiter, Gott, rette mich bitte. Diese Menschen sagen Lügen. Sie sagen nicht die Wahrheit. Dritter, was bekommst du für deine Lügen? Was bringt dir die falsche Sprache? Vierter, du bekommst scharfe Pfeile. Du bekommst heißes Feuer. Fünfter, ich bin sehr traurig. Ich wohne weit weg in Mesig. Ich lebe bei den Zelten von Kedar. Sechster, ich wohne schon zu lange hier. Diese Menschen hassen den Frieden. Siebter, ich möchte Frieden haben. Ich spreche über Frieden. Aber die anderen Menschen wollen Kampf.